Heute habe ich das erste Mal einen Gast im Caveman. Andreas, grüß dich. Hi Christy, schön dabei zu sein und ich freue mich auf unser Gespräch. Er ist seines Zeichens der Administrator der Facebook-Gruppe Bewusst feiern hält länger, aber vielleicht kannst du dich selber mal kurz vorstellen. Was machst du so? Ja, das ist natürlich eine breit gefächerte Frage. Zum einen habe ich mit einem Freund diese Facebook-Gruppe gegründet, weil uns aufgefallen ist, dass speziell in der Kölner Szene einige Missstände herrschen. Und da wollten wir dann so viel wie möglich gegenarbeiten. Generell sind wohl die wichtigsten Aspekte in meinem Leben die Spiritualität. Und natürlich spielt Arbeit auch eine wichtige Rolle. Ich bin Grafiker, ich betreue Lernplattformen. Was die Spiritualität angeht, da kann ich mich wohl am besten als Mystiker bezeichnen. Manchmal nenne ich mich auch scherzhaft Cyberschamane, weil einfach sehr viel von dem, was ich mache, wo ich Dinge verändern will, über das Netz stattfindet. Wenn man es religiös ausdrücken will, ist mein wichtigster Hintergrund sicherlich der tibetische Buddhismus. Da beziehe ich sehr viel meiner Inspirationen her. Gleichzeitig hilft mir die bewusste Umgangsweise, die mir der Buddhismus mitgibt, eben auch beim bewussten Umgang mit dem Thema Feiern und allem, was damit zusammenhängt. Das hört sich doch so an, als hätten wir einen interessanten Gast hier. Dass dir deine Spiritualität auch beim Feiern hilft, da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen. Was mich zuerst interessieren würde, ist, seit wann interessierst du dich für die psychedelische Musik, Kultur und deren Partys? Und wie bist du damit in Verbindung gekommen? In Kontakt gekommen bin ich mit Goa Psytrance Mitte der 1990er Jahre auf dem Campinggelände des Merse Jazz Festival tatsächlich. Da gab es immer Independent Soundsysteme, sozusagen so kleine Einzelpartys. Es hat mich von Anfang an nicht wieder losgelassen, aber so richtig intensiv war die Zeit so von so zwischen 2001 und 2006, 2007 würde ich sagen. Da war ich sehr viel auf den großen Festivals. Ja, und jetzt bin ich seit ungefähr 2 Jahren wieder dabei, seit ich nach Köln gezogen bin. Und hier war ich dann einfach auch damit konfrontiert, dass die ganze Szene und auch die Musik sich sehr stark verändert hatte. Und ich bin eigentlich noch dabei, mich darauf neu wieder einzustellen. Aber an meiner Begeisterung hat sich nichts geändert seitdem. Dann wünsche ich dir dabei schon mal viel Glück. Begeisterung ist ja, wie wir gerade gehört haben, noch da, sonst würdest du, glaube ich, auch die Facebook-Gruppe nicht machen. Du hättest ja bereits erwähnt, warum du die Gruppe machst. Vielleicht möchtest du noch mal weiter darauf eingehen und die Gruppe noch mal vorstellen und uns etwas detaillierter darüber erzählen. Was geht ab? Der Anlass für die Gründung der Gruppe war eine ziemlich entgleiste, inoffizielle Open-Air. Was wir da gesehen haben an vielen jungen Menschen, die ich jetzt noch nicht mal als typische Goa-Szene-Leute bezeichnen würde, die, ja, ich sag mal, das inoffizielle Setting ausgenutzt haben, um sich einfach nur reinzuballern, was irgendwie ballert. Und das hat eben mit Goa, wie ich es kannte, schlicht gar nichts zu tun. Zu einem Überfluss, nachdem die Party zu Recht von der Polizei gesprengt wurde, gab es dann auch noch von einigen, ich sag jetzt mal wirklich offen, Idioten, Vandalismus an den Polizeiwagen. Und dann brauchen wir uns als Szene auch nicht zu wundern, wenn die Polizei eine bestimmtes Bild von uns hat und entsprechend mit uns umgeht. Ja, da hast du absolut recht. Idioten gibt es leider überall. Schade, dass diese dann immer bestimmte Vorurteile gegenüber der Szene festigen. Bei der Gruppe ging es uns dann nicht nur darum, irgendwie einen Gegenpol zu setzen innerhalb von Facebook, sondern auch tatsächlich mit Aktionen, mit gestalteten Plakaten auch zum Safer Use oder zu den Grundlagen und Werten der Szene, damit eben auch zu den Veranstaltungen hinzugehen, mit Veranstaltern zusammenzuarbeiten, mit DJs zusammenzuarbeiten, um mehr Bewusstheit wieder in der Szene zu verankern, wo das nötig ist. Ja, das ist echt auch eine coole Sache und eine wichtige Aufgabe, die ihr euch da stellt, Andreas. Als ich die Gruppe das erste Mal bei Facebook gesehen habe, dachte ich nur, ja, genau sowas fehlt mir innerhalb der Szene. Es hat mich schon immer gestört, dass sich die Leute zu wenig selbst reflektieren und auch, dass sich die Leute nicht zu den Werten, die ich dachte, die innerhalb der Szene wichtig sind, bekennen. Ich finde es echt super, dass eure Gruppe da eine Informations- und Diskussionsplattform bietet und auch, dass ihr da zu Partys geht und ja, Flyer und solche Aktionen bringt. Vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, wenn das geht, was für dich bewusstes Feiern ausmacht. Ich weiß, ich habe das in den letzten Podcasts schon einmal zum Thema gehabt, aber vielleicht ist es interessant zu hören, was andere Leute aus der Szene so darüber denken. Besonders wenn man so eine Gruppe ins Leben gerufen hat, wie du, Andreas. Das ist ein bisschen komplex zu beantworten, weil das so vielschichtig ist. Aber im Grunde kann man es auf den Aspekt der Bewusstheit an sich zurückführen. Alles, was man macht, macht man möglichst bewusst oder möglichst achtsam, was ja auch so ein gebräuchlicher Begriff ist. Ob das jetzt der Konsum von Substanzen ist, bei dem man auf das richtige Maß achtet, oder der Umgang mit den Mitmenschen, der Umgang mit der Natur. Der Name der Gruppe spielt, also bewusst feiern hält länger, spielt auf mehrere Aspekte gleichzeitig an. Wer bewusst feiert, der hat länger was davon. Man bleibt länger gesund und kann auch noch ein paar Jahrzehnte später feiern. Wer allerdings meint, alles hier und jetzt und sofort erleben zu müssen, zündet nicht mehr an als ein Strohfeuer. Dabei ist das, was verbrennt, oft dummerweise der eigene Körper. Geht man allerdings etwas gemäßigter an die Sache ran, kann man die Wärme der Szene ein ganzes Leben lang genießen. We'll be right back. Das, was du vor der Pause gesagt hast, lässt sich, glaube ich, gut als Quintessenz festhalten. Was wir eben gerade gehört haben, war der Track Vikings von Tatanka. Seit 2007 hat sich die Goa-Szene doch ziemlich verändert, wie du vorhin ja auch schon erwähnt hast. Ich finde, dass sich da doch Teile auseinander dividiert haben. Also hier in Lübeck oder auch im großen Teil Hamburgs wird oft auf dem Mainfloor dieser moderne, progressive Sound gespielt. Das sind auch immer recht große Partys, wo Live-Acts aus Israel oder anderen Teilen der Welt eingeflogen werden, um große Namen auf den Flyern zu haben. Der Eintrittspreis liegt hier oft bei 15 Euro. In Süddeutschland soll es dagegen noch viele kleine, gemütlichere Partys geben. Dort wird dann auch öfters Darkseid oder Hightech gespielt. Wie siehst du das? Wie ist das bei euch in Köln? Welche Veränderungen nimmst du da wahr? Ich bin ja noch nicht ganz so lange in Köln, erinnere mich aber, dass Köln früher jetzt nicht unbedingt eine Goa-Hochburg war. Auch wenn heute wesentlich mehr Partys stattfinden, ist das für mein Gefühl immer noch ein schwieriges Pflaster. Ein Symptom davon ist, dass wenn es überhaupt mal mehrere Floors gibt, wird oft Techno gespielt, statt einen Chill einzurichten. Ich vermute, kommerziell orientierte Veranstalter glauben, dass sie so mehr Gäste anziehen. Das Ergebnis ist dann eigentlich ein gemischtes Publikum. Das tut dem Spirit nicht unbedingt gut. Wenn Veranstalter es aber dann mal anders machen, im Chill vielleicht sogar mit Live-Musik, wird das sogar sehr gut angenommen. Insofern wundert mich diese Einstellung. Die Diskussion Proggy oder Dark oder was auch immer ist mir persönlich gar nicht so wichtig, weil ich finde, dass für den Spirit andere Faktoren wichtig sind. Also Partys mit mehreren Floors sollten verschiedene Goa-Stile pflegen und einen echten, liebevoll dekorierten und beschallten Chillbereich haben. Das hilft dann letztlich auch dabei, bewusster zu feiern, weil man sich ja auch mal ausruhen und unterhalten kann. Stattdessen habe ich hier schon mehrfach erlebt, dass die Security-Leute, die einfach nur eingeschlafen sind, rauswerfen wollten. Die denken wohl, das sieht nicht so gut aus oder machen sich Sorgen, dass das den Eindruck erweckt, als würden Drogen konsumiert. Andersrum ist es aber so, dass wenn man sich nicht ausruhen kann, man sich nicht wundern braucht, wenn Wachmacher Hochkonjunktur haben. Also so als Fazit, das Potenzial an Gästen für richtige Goa-Events ist hier mehr als vorhanden. Was fehlt, sind aber alternative Goa-freundliche Locations im Stadtgebiet, die dann auch entsprechend genutzt werden können. Ja, gute alternative Location zu haben, scheint wohl überall ein Problem zu sein. Aber man kann wohl nur dazu aufrufen, liebe Veranstalter, macht einen Chill, die Leute finden es geil und es sorgt für ein intensiveres Partyerlebnis. Und Andreas, ich muss nochmal nachfragen zum Auseinanderdividieren der Szene. Also ich finde auch, jeder Stil hat seine Berechtigung, aber ich gewinne schon den Eindruck, dass auf Partys, wo hauptsächlich große progressive Acts spielen, eher Leute zu finden sind, die nicht so szenetypisch sind. Auch könnte man meinen, dass die sich mehr an EDM-Partys orientieren. Wogegen ich das Gefühl habe, dass sich bei Partys, wo eher Forest Dark oder Hightech gespielt wird, doch die Leute sich bemühen, die typische Partyumgebung zu erhalten. Also ähnlich wie du das mit Techno wahrnimmst. Für mein Gefühl würde ich das vielleicht sogar eher umdrehen. Wenn die Party entsprechend gestaltet ist, ist es nicht so wichtig, welche Musik gespielt wird. Aber die Tendenz gibt's natürlich schon, dass kommerzielle Veranstalter auf Mainstream setzen und dann entsprechende Acts buchen. Bestimmte Namen ziehen dann auch Goa-untypisches Publikum an, weil sie über die Szene hinaus bekannt sind und da als cool gelten. Andererseits, wenn dann ein alternativer Floor da ist, wo Dark oder Psy gespielt wird, hat man oft eine Party in der Party und die Leute verteilen sich entsprechend. Und manche, die von einem bekannten Namen erstmal angezogen wurden, entdecken dabei vielleicht auch die noch mehr undergroundigen Stile. Ich glaube, das ist alles in ständiger Bewegung. Schön, dass du da so offen und optimistisch bist. Das höre ich immer ganz gern. Zum Anfang hast du ja berichtet, dass die Spiritualität ein wichtiger Aspekt deines Lebens ist. Vielleicht möchtest du mit uns teilen, was für dich dieser Spirit ist, den wir mal alle suchen, und wie Spiritualität dir persönlich beim Feiern hilft. Spiritualität heißt für mich, dass man das ganze Leben darauf ausrichtet, sich stetig in Richtung Erleuchtung weiterzuentwickeln, statt dass man das Glück allein in der äußeren Welt sucht. Weil Glück ist ein innerer Zustand und deswegen ist es auch im Inneren zu finden und nicht in äußeren Objekten. Ich würde mich als Mystiker bezeichnen, denke ich. Ein Mystiker sucht die eigene Erfahrung und verlässt sich nicht nur auf Traditionen und bestehende Lehren, denen er unverändert folgt. Die Mystiker verschiedener Religionen haben oft mehr Übereinstimmung untereinander als mit ihrer eigenen Religion. Man kann sich dann also offen an einer Vielzahl von Lehren aus der ganzen Welt orientieren und damit einen individuellen Weg finden oder gestalten. Ja, und warum sage ich, dass sowas für mich hilfreich ist, um mit Erfahrungen wie Trance und so weiter konstruktiv umzugehen? Weil es kann allein durch Trance oder die Wirkung psychoaktiver Substanzen nicht zu spirituellen Erfahrungen kommen, wenn man nicht anderweitig an der eigenen Entwicklung arbeitet. Das heißt, die meisten Selbstversuche mit Trance ohne klare innere Ausrichtung führen unerfahrene Leute eher in die Psychose als zu spirituell wertvollen Erfahrungen. Dazu passt ganz gut, was der spirituelle Lehrer Willigis Jäger gesagt hat. Und zwar, der wesentliche Unterschied zwischen einer Psychose und einer mystischen Erfahrung ist der Grad an Bewusstheit. Ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Bewusstheit muss man sich eben erarbeiten. Die bekommt man nicht von irgendwie von außen geschenkt. Ja, deswegen sage ich, wenn man Erfahrungen aus der Trance sinnvoll nutzen will, muss man erst eine Grundlage im Bewusstsein legen. Das ist dann zwar keine Garantie, dass nichts schiefgehen kann, Gefahren gibt's da immer, aber man ist wenigstens besser gewappnet, wenn man die Grundlagen zum Beispiel des Schamanismus kennt und geübt hat. Schamanismus ist ein weiterer Begriff, den ich häufiger verwende. Schamanismus beinhaltet viele Methoden, um per Trance Heilung anzustoßen oder Blockierungen zu lösen, ist aber kein Erleuchtungsweg für sich genommen. Also kein Weg, der langfristig zu einer Befreiung aus den weltlichen Kreislaufen führt, wie es bei einem echten spirituellen Weg der Fall ist. Da würde ich dir widersprechen, in dem Punkt, dass ich schon denke, dass es alleine durch Trance, beim Tanzen oder durch das Einnehmen von Psychedelika zu spirituellen Erfahrungen kommen kann. Ich denke nur, dass sie nicht so nachhaltig sind. Und bei spirituellen Erfahrungen durch psychoaktive Substanzen, wie du ja auch schon drauf eingegangen bist, das Risiko einfach um ein Vielfaches höher ist, dass eine Psychose ausgelöst wird, wenn man sich nicht mit seinem Inneres gut auseinandersetzt. Schamanischer Umgang mit Substanzen. Was denkst du darüber? Gibt es den in der Szene? Gab es den mal und er ist verloren gegangen? Oder hat es den vielleicht nie wirklich gegeben? Stimmt schon, dass bestimmte Erfahrungen eine spirituelle Qualität haben können, auch wenn man nicht gezielt vorbereitet ist. Ich würde das aber als Glücksspiel bezeichnen, weil wenn man bestimmte Einsichten gerade knapp unter der Schwelle der Bewusstheit hat, dann können diese Einsichten durch die Trance ans Licht geholt werden. Wenn da aber gerade eine negative Stimmung ist oder sogar eine latente psychische Schwierigkeit, dann kommt eben die ans Licht. Also wenn man eine gute Grundlage für einen stabilen Geist gelegt hat, kann man mit den Folgen meist konstruktiv umgehen und sie transformieren. Wenn es einen aber unvorbereitet trifft, dann kann das ordentlich nach hinten losgehen. Zum Schamanismus, das ist meiner Meinung nach eine Frage einer kleineren Gruppe von Menschen, die dann bewusst handeln und durch das gemeinsame Energiefeld mit allen anderen, die da sind und sich dafür öffnen, wirken dann sehr viele nur noch unbewusst mit. Es braucht aber immer Menschen, die da bewusst aktiv werden. Und das müssen nicht die DJs und so weiter sein, aber die hätten oder haben als Einzelne natürlich den stärksten Einfluss. Deswegen kann man das meiner Meinung nach nicht pauschal sagen, ob da jetzt authentischer Schamanismus betrieben wurde zu irgendeiner Zeit oder heute. In jeder Zeit gab es Phasen, wo das in bestimmten Regionen stärker oder weniger stark ausgeprägt war. Ja, das würde ich auch sagen. Dann habe ich jetzt noch, bevor ich dich verabschiede, zwei kleine Fragen. Was würdest du dir für die Szene wünschen und wie sieht deine für dich perfekte Party oder Festival aus? Für die Szene würde ich mir wünschen, dass sie nicht vergisst, wo sie herkommt und sich bewusst weiterentwickelt. Goa und Psytrance sind nicht nur irgendein weiterer elektronischer Musikstil, den man kommerziell ausschlachten kann. Der Spirit stirbt nämlich, wenn man nur noch auf Gewinn aus ist. Aber die Szene verkümmert, wenn jede Gewinnabsicht gleich als Kommerz abgetan wird. Sein Event zu veranstalten ist viel Arbeit und von irgendwas muss der Veranstalter ja auch leben. Eine Party oder ein Festival sind für mich persönlich optimal, wenn die Menschen offen sind und ich mich zu Hause fühle. Dann sind äußere Faktoren nicht ganz so wichtig. Es macht aber gefühlt für mich viel aus, wenn eine Party ihre Umgebung nicht ausgrenzt oder übermalt, sondern mit einbezieht. Der Sound, der genau mit der Umgebung und ihren Resonanzen spielt, die Deko, die aufdeckt, was die Natur dahinter verbirgt und so weiter. So steigt man ein bisschen aus und bleibt trotzdem in der Welt. Danke, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast und zu Gast warst. Es war wirklich sehr interessant mit dir. Dir viel Erfolg bei allen und alles Gute. Ja, danke. Ich finde auch, das war ein wirklich interessantes Gespräch und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute.